Lektion 8. Übung A8. 1. Hören Sie die Stellungnahmen deutscher Jugendlicher zu Europa. Erstens, Katja. Das ist irgendwie schwer. Europa. Ich weiß nicht, ich finde, Europa ist jetzt irgendwie... Okay, früher gab es auch schon Europa, aber da gab es auch mehr diese vielen Länder. Und was ich in Europa im Moment... Also was mir aufgefallen ist, dass irgendwie Europa einen sehr wichtigen Wert kriegt. Also ich finde es sehr wichtiger, dass es so ein großer Zusammenschluss wird. Das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt. Und meinen Sie, dass es für Sie selbst persönlich irgendwelche Konsequenzen hat? Ich bin mir nicht sicher, wie es früher war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für mich jetzt einfacher ist, zum Beispiel innerhalb Europa so eine Ausbildung oder irgendwas zu machen in der nächsten Zukunft als früher. Und das finde ich ist schon ganz gut.